Wir bringen den 10. Teil einer Funkbearbeitung des Romans Krieg und Frieden. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Die Schlacht von Borodino war geschlagen. Die bis dahin größte Schlacht, die Napoleon geführt hatte. Mit 250.000 Soldaten auf beiden Seiten und über 1.200 Geschützen. Aber die seit Monaten gesuchte Entscheidung war nicht gefallen. Napoleon hatte die Schlacht nicht gewonnen. Zwar zogen sich die russischen Truppen in den Abendstunden des 7. September 1812 aus ihren heiß umkämpften Stellungen zurück. Zwar war fast die Hälfte der Armee, waren Fürst Bagration und andere Generale gefallen oder schwer verwundet, aber sie waren nicht geflohen. Sie hatten dem sieggewohnten Gegner, mit schweren Verlusten auch für ihn, Paroli geboten. Pierre Biesuchow hatte die Geschützstellung auf dem Rajewski-Hügel erst verlassen, als sich die Schlacht bereits ihrem Ende näherte. Er kam zum Verbandsplatz und hastete inmitten der Soldatenhaufen weiter, als er dort das Blut sah und das Schreien und Stöhnen hörte. Mit allen Kräften seiner Seele wünschte Pierre jetzt nur noch eins, nämlich aus der Sphäre der entsetzlichen Eindrücke dieses Tages in normale Lebensverhältnisse zurückzukehren und in seinem Zimmer, in seinem Bett, ruhig einzuschlafen. Nachdem er etwa 3 Werst auf der großen Mojaisker Landstraße zurückgelegt hatte, setzte er sich am Straßenrand hin und starrte auf die Schatten, die im Dunkel an ihm vorüberglitten. Gegen Mitternacht ließen sich 3 Soldaten mit Reisigbündeln neben ihm nieder, zündeten ein Feuer an, stellten ein Kochgeschirr über die Flamme, brockten Feldzwieback hinein und gaben Speck dazu. Der angenehme Geruch des kräftigen und fetten Gerichts mengte sich mit dem Geruch des Rauches. Was bist du eigentlich für einer? Ich? Ja. Eigentlich Milizoffizier. Meine Abteilung ist aber woanders. Ich geriet ins Gefecht und habe sie verloren. Na also, wenn du Lust hast, kannst du mitessen von unserem Mischmasch. Ja? Hier, mein Löffel. Wo willst du eigentlich hin, du? Nach Mojaisk. Und dann zurück nach Moskau. Bist wohl ein Herr? Mhm. Und wie heißt du? Pjotr Kirillowitsch. Schmeckt ausgezeichnet. Tja, Pjotr Kirillowitsch, dann wollen wir uns auf den Weg machen. Wir bringen dich hin nach Mojaisk. Ich sah nur den weißen Hut. Wir waren ja schon ganz verzweifelt. Und zu Fuß? Und wohin denn, mit Erlaubnis zu fragen? Der Gasthof von Mojaisk liegt doch da. Ach so. Ja. Hast wohl einen von deinen Leuten gefunden? Ja, ja. Dann leb wohl, Pjotr Kirillowitsch. So heißt du doch. Ja, leb wohl. Weiter guten Weg, Pjotr Kirillowitsch. Ja, auch. Lebt wohl. Ich muss Ihnen doch etwas geben. Sie haben... Nein. Nein, das... Das ist wohl nicht angebracht. Ach, Gott sei Dank, dass das alles vorbei ist. Wie grauenvoll ist doch die Angst. Und wie jämmerlich habe ich mich ihr überlassen. Sie aber, sie sind die ganze Zeit fest und ruhig geblieben. Bis zum Schluss. Sie, das waren die Soldaten, die in der Batterie und die, die ihm von ihrer Suppe abgegeben hatten. Sie, diese sonderbaren, ihm bis jetzt fremd gewesenen Leute, sie grenzten sich jetzt in seinen Gedanken klar und scharf von allen anderen Menschen ab. Sie reden nicht. Sie handeln. Ja. Über nichts kann der Mensch Herr werden, solange er sich vor dem Tode fürchtet. Wer sich aber vor dem Tod nicht fürchtet, dem gehört alles. Soldat sein. Ganz einfach. Soldat sein. Sich durchdringen lassen von dem, was das Besondere dieser Menschen ausmacht. Aber wie kann man sich nur von all dem überflüssigen, teuflischen Zeug, von all diesen Lasten freimachen, die unser einem anhängen? Wie? Helene Bjesuchowa, Pierres Frau, die mit dem Hof aus Wilna nach Petersburg zurückgekehrt war, befand sich indessen in einer recht schwierigen Lage. In Petersburg hatte sie sich der besonderen Gunst eines Herrn erfreut, der eines der höchsten Staatsämter bekleidete. In Wilna war sie mit einem jungen ausländischen Prinzen in nähere Beziehungen getreten. Als sie nach Petersburg zurückkehrte, waren beide dort, der Prinz und der Würdenträger. Und beide wollten ihre Rechte geltend machen. Aber was einer anderen Frau schwer oder gar unmöglich vorgekommen wäre, das kostete Gräfin Bjesuchowa nicht einmal viel Nachdenken. Sie galt wohl nicht umsonst für eine ungewöhnlich kluge Frau. Ah, Prinz, da sieht man wieder den Egoismus und die Grausamkeit der Männer. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Eine Frau opfert sich für sie auf, sie leidet, und das ist dann ihr Lohn. Mit welchem Recht, mein Herr, fordern Sie von mir Rechenschaft über meine Freundschaften und Zuneigung? Das ist ein Mann, der mir mehr als ein Vater gewesen ist. Excuse, Helene. Nun ja, vielleicht hat er auch noch andere Gefühle für mich als rein väterliche. Aber das ist doch kein Grund, ihm meine Tür zu verschließen. Und lassen Sie sich gesagt sein, dass ich über alles, was meine intimen Empfindungen angeht, nur Gott und meinem Gewissen Rechenschaft ablegen. Aber so hören Sie mich doch um Gottes Willen an. Heiraten Sie mich. Dann bin ich Ihre Sklavin. Aber das ist doch unmöglich. Ja. Ich weiß, Sie geruhen nicht, sich zu mir herabzulassen. Aber Helene, ma chère Helene. Nichts anderes könnte einer solchen Ehe im Wege stehen. Nichts anderes? Ich bitte Sie. Und Ihr Mann? Mein Mann? Ich bin nie die Frau dieses Mannes gewesen. Ich bin ihm einfach hingeopfert worden. Gewiss. Aber die Gesetze, die Religion. Die Gesetze, die Religion. Wozu hätte man die dann erfunden, wenn man mit ihrer Hilfe nicht so etwas durchsetzen könnte? Der Prinz wunderte sich, dass ihm dieser einfache Gedanke noch nicht selbst gekommen war, wandte sich um Rat an die frommen Brüder von der Gesellschaft Jesu, und wenige Tage später war Helene mit einem bezaubernden Jesuitenpater in Zivil bekannt, der von da an häufig allein bei ihr war und in kürzester Zeit die Aufnahme seines neuen Beichtkindes in die katholische Kirche bewirkte. Helene begriff, dass alles darauf hinauslief, von ihr nun auch Geld für die Institutionen der Jesuiten zu bekommen, und bestand deshalb darauf, dass erst alles für den Dispens von ihrer Ehe geregelt würde, ehe sie damit herausrückte. So blieb nur noch eine Frage für sie, die sie eines Tages Bilibin stellte, dem erfolgreichen, scharfsinnigen Diplomaten, der zu ihren besten Freunden zählte. Hören Sie, Bilibin, sagen Sie mir, so als wäre ich Ihre Schwester, was soll ich machen? Welchen von beiden? Das ist doch nicht schwer. Sehen Sie, wenn Sie den Prinzen heiraten, so begeben Sie sich für immer der Möglichkeit, den anderen zu heiraten. Und außerdem erregen Sie damit das Missfallen des Hofes. Aber wenn Sie den alten Grafen nehmen, so machen Sie das Glück seiner letzten Tage aus. Und später als Witwe kann der Prinz Sie heiraten, ohne sich etwas zu vergeben. Ausgezeichnet. Die Sache ist nur die, dass ich den einen wie den anderen liebe und keinem Kummer bereiten möchte. Wissen Sie, ich würde für beider Glück mein Leben hingeben. Na, das Leben muss es doch nicht sein. Aber sagen Sie bitte, wie stellt sich denn Ihr Mann zu der Geschichte? Oh, er liebt mich so sehr. Er wird alles für mich tun. Sogar die Scheidung. Pierre, der von all dem keine Ahnung hatte, traf 4 Tage nach der Schlacht bei Borodino in Moskau ein. Er hatte kaum den Schlagbaum passiert, als ein Adjutant des Grafen Rastopchin, des Gouverneurs von Moskau, auf ihn zukam und ihm eröffnete, er werde schon überall gesucht. Der Graf erwarte ihn sofort in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Ohne erst nach Hause zu fahren, nahm Pierre also eine Lohndroschke und fuhr in das Amt des Gouverneurs. Sie da, Graf, Besucher. Ja. Heil davongekommen. Eine Verantwortung kann man in so einer Lage für nichts übernehmen. Meine Referenz, Herr Graf. Guten Tag. Aber hier schreibt der Gouverneur doch selbst. Aber das ist doch ganz etwas anderes. Für das Volk geht es nicht ohne so etwas. Darf ich erfahren, um was es sich handelt? Natürlich, Graf. Eine neue Proklamation des Grafen Rastopchin an die einfache Bevölkerung. Bitte. Wir sind alle so Franzosen. Der Durchlauchtigste sagt, er werde Moskau bis zum letzten Blutstropfen verteidigen und sei sogar zum Straßenkampf bereit. Ihr dürft euch nicht daran stoßen, Brüder, dass die Behörden ihre Arbeit eingestellt haben. Das ging nicht anders. Sie mussten in Sicherheit gebracht werden. Aber mit den französischen Halunken werden wir schon gehörig abrechnen. Tja, aber die Militärs vom Fach haben mir doch gesagt, es sei ganz ausgeschlossen, innerhalb der Stadt zu kämpfen. Na ja, davon reden wir ja gerade. Und was heißt denn das hier? Ich selbst bin auch wieder gesund, hatte eine böse Sache an einem Auge, kann jetzt aber wieder mit beiden sehen. Der Graf hat ein Gerstenkorn. Und er beunruhigte sich sehr, als ich ihm sagte, es seien alle möglichen Leute gekommen, um zu fragen, was mit ihm los sei. Apropos, wie steht es denn mit Ihnen, Graf? Man hörte so etwas von allerhand häuslichem Ärger. Ich habe nicht gehört. Na dann. Und was haben Sie gehört? Ach, wissen Sie, die Leute saugen sich so etwas oft aus den Fingern. Graf Besuchow. Seine Durchlaufkraft Rastopchin lassen bitten. Ah, guten Tag, Sie großer Krieger. Wir haben schon von Ihren Heldentaten gehört. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Mon cher, entre nous, Sie sind Freimaurer. Oh, ich bin sehr gut informiert, mein Lieber. Aber ich weiß auch, dass zwischen Freimaurern und Freimaurern ein Unterschied besteht. Und ich hoffe, Sie gehören nicht zu denen, die so tun, als wollten Sie das Menschengeschlecht retten und dabei doch nur auf den Untergang Russlands hinarbeiten. Ich bin Freimaurer, ja. Nun sehen Sie wohl, mein Lieber. Ich denke, Sie werden schon wissen, dass die Herren Speransky und Magnitsky dahin geschickt wurden, wohin sie gehören. Das Gleiche ist auch Herrn Klutscharev passiert und Sie können sich wohl denken, dass ich den Moskauer Postdirektor nicht hätte verbannen können, wenn er nicht wirklich ein Schädling wäre. Aber ich bitte. Und was erfahre ich jetzt? Dass Sie ihm zur Abreise aus Moskau Ihre Equipage zur Verfügung gestellt und sogar Papiere von ihm in Aufbewahrung genommen haben. Ich habe Sie gern, das wissen Sie. und wünsche Ihnen durchaus nichts Schlechtes. Und da ich doppelt so alt bin wie Sie, gebe ich Ihnen den väterlichen Rat, alle Beziehungen zu Leuten dieser Art abzubrechen und so rasch wie möglich Moskau zu verlassen. Aber was hat sich denn Klutscharew zu Schulden kommen lassen, Graf? Genug, dass ich das weiß! Sie haben mich überhaupt nicht danach zu fragen. Wenn er beschuldigt wird, napoleonische Flugblätter verbreitet zu haben, so ist das noch nicht bewiesen. Da haben wir's. Ich habe Sie nicht hierher bestellt, um meine Handlungsweise von Ihnen kritisieren zu lassen, sondern um Ihnen einen Rat zu geben oder, wenn Sie wollen, einen Befehl. Ich werde in den Moskau und solche Dummheiten schon austreiben, ganz egal, um wen es sich handelt. So. Mon cher. Wir stehen am Vorabend eines öffentlichen Unglücks und ich habe nicht die Zeit, mit allen, mit denen ich zu tun habe, Höflichkeiten zu tauschen. Oft weiß ich schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich rate Ihnen als Freund, mein Lieber, machen Sie, dass Sie so schnell wie möglich von hier fortkommen. Bei klugen Leuten braucht man nicht so viele Worte zu machen. Leben Sie wohl, mein Lieber! Als Pierre, verwirrt von diesen unbegründeten, aus einer langsam um sich greifenden Panik entstandenen Vorwürfen nach Hause kam, fand er einen Brief seiner Frau, der ihm die Anspielungen im Vorzimmer Rastopchins verständlich machte. Es war ihm, als sei jetzt alles zu Ende, alles in Trümmer gefallen, als gäbe es weder Schuldige noch Unschuldige mehr, als liege nichts mehr vor ihm und als könne es aus dieser Lage keinen Ausweg mehr geben. Unausgekleidet ließ er sich auf sein Bett fallen und schlief sofort ein. Als am nächsten Morgen sein Haushofmeister mit der Meldung kam, es sei bereits ein Polizeibeamter da gewesen, um zu fragen, ob Graf Bjesuchow schon abgereist sei oder doch Abreisevorbereitungen treffe, zog Pierre sich hastig an und verließ kurz darauf sein Haus unbemerkt durch die Hintertür. Von diesem Augenblick an wusste niemand, wo Graf Bjesuchow sich aufhielt. Die russische Armee stand inzwischen bei dem Dorf Fili, nur noch wenige Werst von Moskau entfernt. Kutusow hatte, obwohl am Abend von Borodino, als er die Verlustziffer noch nicht übersah, fest dazu entschlossen, bisher keine weitere Schlacht riskiert. Nun stand er vor einer erschreckenden Frage. Der Kriegsrat, der sie beantworten sollte, fand in einem alten Bauernhaus statt. Um den Tisch aus Fichtenholz hatten sich alle Generale und Berater versammelt. Der Gegenspieler Kutusows im Oberkommando, General Bennigsen, seinerzeit 1807, Oberbefehlshaber gegen Napoleon, eröffnete die Zusammenkunft. Durchlauchtigster, meine Herren, ich stelle die Frage, die uns alle bewegt. Soll Russlands heilige alte Hauptstadt ohne Schwertstreich aufgegeben oder soll sie verteidigt werden? Russlands heilige alte Hauptstadt. Gestatten Sie mir die Bemerkung, Euer Erlauch, dass diese Frage für einen russischen Menschen sinnlos ist. Eine solche Frage darf nicht gestellt werden, sie ist sinnlos. Die Frage, zu deren Beurteilung ich die Herren hierher gebeten habe, ist eine Frage ausschließlich militärischer Natur. Sie lautet: Ist es, da Russlands Rettung auf der Armee beruht, vorteilhafter, eine Schlacht anzunehmen und damit den Verlust dieser Armee und den Verlust Moskaus gleichzeitig zu riskieren, oder Moskau kampflos preiszugeben? Das ist die Frage, über die ich Ihre Meinung kennenlernen möchte. Erlauben Sie, dass ich sofort erwidere. Natürlich ist es ausgeschlossen, in unserer jetzigen Position eine Schlacht zu schlagen. Da bin ich völlig einer Meinung mit unserem verehrten Kriegsminister und einigen anderen Herren. Aber Moskau preiszugeben, das ist ebenso unmöglich. Was sollen wir sonst tun? Den Gegner täuschen. Eine Position einnehmen, die ihn glauben lässt, so stellen wir uns zur Schlacht. Und dann im Schutze der Nacht die Truppen vom rechten Flügel auf den linken führen und dort bei Tagesanbruch angreifen, mit der ganzen Armee. Soweit mein Vorschlag. Nicht schlecht, finde ich. Ganz meiner Meinung, Durchlauchtigster. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich, meine Herren, kann den Plan des Grafen nicht gutheißen. Es ist immer gefährlich, bei so geringem Abstand vom Feind Truppenverschiebungen vorzunehmen. Die Kriegsgeschichte gibt dafür genug Beispiele. Welche, bitte? Ich denke da... Ja, also zum Beispiel an die Schlacht bei Friedland. 1807, die den Grafen Bennigsen als damaligen Befehlshaber noch recht gut gegenwärtig sein dürfte. Sie ging nur deshalb so, nur nicht ganz so erfolgreich aus, weil unsere Armee in so geringem Abstand vom Feind umgruppiert wurde. Aber es ist doch undenkbar, meine Herren, dass wir Moskau Napoleon ausliefern, ohne zu kämpfen. Man rechnet mit uns. Man rechnet damit, dass wir auch in einer Woche noch eine Armee haben, mit der zu rechnen ist. Da stimme ich dem Oberkommandierenden zu. Aber wie können wir als russische Patrioten zulassen? Was wird das Volk dazu sagen? Und seine Majestät, der Zar? Nun gut, meine Herren. Ich sehe, dass ich für den Schaden aufkommen muss. Ich habe Ihre Ansichten gehört, meine Herren. Einige von Ihnen werden mir nicht beipflichten können, aber ich befehle. Kraft der Befehlsgewalt, die der Zar und das Vaterland in meine Hände gelegt haben. Den Rückzug. Unmittelbar darauf trennten sich die Generale mit jener feierlichen und wortkargen Zurückhaltung, mit der man nach einer Beerdigung auseinandergeht. Kutusow saß noch lange mit aufgestützten Ellbogen am Tisch und grübelte unentwegt der einen furchtbaren Frage nach: Wann, ja wann hat es sich eigentlich entschieden, dass Moskau aufgegeben werden muss? Und wer ist schuld daran? Das, gerade das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht gedacht. Durchlauf brauchen Ruhe. Kommen Sie. Aber nein. Sie sollen doch noch Pferdefleisch fressen wie die Türken. Und das werden Sie auch. Moskau hatte die Nachricht von der Entscheidung des Kriegsrates in Fili nicht abgewartet. Moskau war seit Tagen im Aufbruch. Trotz der optimistischen Proklamationen des Grafen Rostopchin, die noch immer eine Verteidigung der Stadt, ja eine baldige Vernichtung des Gegners verhießen. Stündlich trafen neue Kolonnen Verwundeter der Schlacht bei Borodino ein. Stündlich verließen tausende Einwohner mit ihren Habseligkeiten die entgegengesetzten Tore der Stadt. Auch im Hause des Grafen Rostow wurde endlich gepackt. Die Gräfin hatte die Abreise so lange hinausgezögert, bis endlich Petja, ihr jüngster Sohn, wieder in Moskau eingetroffen war, um den nach ihrer Meinung weniger gefährlichen Dienst in einem Milizregiment anzutreten. Aber auch nun ging das Verpacken all der Möbel, Kleider, Bilder, Spiegel, Teppiche, des Geschirrs und all der anderen Habe nur schleppend voran. Einzig und allein Sonja, die im Hause aufgewachsene Cousine Nataschas, versuchte, Ordnung in das Durcheinander zu bringen, trotz oder gerade wegen des tiefen Kummers, den ihr die Nachricht von der Begegnung des immer noch geliebten Nikolai mit Prinzessin Maria bereitet hatte. Im Gegensatz zu Sonja entlastete Natascha die Eltern nicht im geringsten, sondern war in ihrer wiedergewonnenen Fröhlichkeit eigentlich nur allen im Wege. Es war ihr peinlich, nichts zu tun, während alle anderen mit so viel Eifer tätig waren. Und so hatte sie in den Vormittagsstunden mehrmals den Versuch gemacht, mit Hand anzulegen. Aber ihr Herz war wenig daran beteiligt. und sie war nun einmal so, dass sie nichts tun konnte, wenn sie nicht mit ihrem ganzen Herzen und ihrem ganzen Wesen dabei war. So saß sie nun wieder in ihrem schon völlig unwohnlich gewordenen Zimmer, inmitten eines wirren Durcheinanders von Kleidern, Bändern und Schärpen auf dem Fußboden, in den Händen jenes alte, längst aus der Mode gekommene Ballkleid, das sie auf ihrem ersten Ball in Petersburg getragen hatte, als sie die aufgeregten Stimmen der Stubenmädchen im Nebenzimmer und gleich darauf rasch verhallende Schritte aus ihren Gedanken rissen. Sie stand auf und sah aus dem Fenster. Auf der Straße hielt ein unendlich langer Wagenzug mit Verwundeten, und in der Toreinfahrt drängte sich bereits der größte Teil der Bediensteten des Hauses. Natascha warf sich ein weißes Schnupftuch über die Haare, hielt es mit beiden Händen an den Zipfeln fest und ging hinaus auf die Straße, wo die alte Beschließerin Mawra Kusminischna an einem der Wagen stand. Mein Gott, was für ein Elend. Haben Sie denn niemanden hier in Moskau? Sie hätten es doch in einem Privatquartier viel besser. Etwa bei uns. Die Herrschaften fahren weg. Ich weiß nicht, ob das gestattet ist. Vielleicht fragen Sie doch den Major. Das ist der Kommandeur unseres Transports. Der Dicke? Ja. Herr Major! Na, Jungfer? Können nicht ein paar der Verwundeten bei uns im Hause bleiben? So. Welchen möchten Sie denn gerne haben, Mamsel? Ich frage im Ernst, Herr Major. Ach so. Na ja. Ja, warum nicht? Das müsste sich machen lassen. Mawra, hast du gehört? Es lässt sich machen, sagt der Major. Danke. Dann los doch, Mawra, lass die Wagen auf den Hof fahren. Gut, gut, Fräulein. Wir müssen aber dem Papa auf alle Fälle Bescheid sagen. Wozu denn? Darauf kommt's doch jetzt gar nicht an. Für den einen Tag können wir uns mit dem Salon behelfen. Na, Fräulein, was Sie sich wohl denken. Und wenn wir Ihnen auch nur das Seitenhaus einräumen oder das Zimmer der Kinderfrau, so müssen wir doch erst fragen. Na, dann frag ich eben. Nein. Oh, was für ein schrecklicher Traum. Mama, liebste, beste Mama. Verzeihen Sie mir bitte, ich will es nie wieder tun. Ich habe Sie geweckt. Aber Mawra schickt mich. Es sind Verwundete gebracht worden, Offiziere. Erlauben Sie es? Sie wissen sonst nicht, wohin. Ich weiß ja, dass Sie es erlauben werden. Was für Offiziere? Wer ist gebracht worden? Ich verstehe kein Wort. Ich wusste ja, dass Sie es erlauben. Dann sage ich also gleich Bescheid. Hoppla, nicht so stürmisch. Papa, Sie haben doch auch nichts dagegen, dass ich ein paar Verwundete ins Haus gebracht habe? Ach was, darauf kommt es jetzt doch gar nicht an. Ich bitte dich nur dringend, kümmere dich jetzt nicht mehr um dummes Zeug, sondern hilf beim Einpacken. Wir müssen weg. Ilja! Denk dir, der Club ist geschlossen. Die Polizeibehörden verlassen Moskau. Nein. Dass wir nur so lange hier hocken bleiben konnten. Im Kreml heißt es, sind heute schon Waffen ausgegeben worden an die Bevölkerung. Morgen sollen alle auf die drei Berge gerufen werden. Zur großen Schlacht gegen Napoleon. Wir müssen weg. Heute Nacht noch müssen wir weg. Nun machte sich alles im Hause mit erhöhter Eile an das Einpacken und die letzten Reisevorbereitungen. Plötzlich griff auch Natascha mit all ihrer Leidenschaftlichkeit zu. Beim Verpacken der kostbaren Gobelins, der persischen Teppiche und des Meißener Porzellans verschaffte sie sich schnell derart viel Ansehen, dass die Gutsleute von nun an zu ihr kamen, um zu fragen, ob eine Fuhre verschnürt werden dürfe, oder ob noch etwas hinzukomme. Aber trotz aller Geschäftigkeit bis in die späte Nacht wurde man nicht fertig und der Graf verschob die Abreise auf den nächsten Morgen. Alles schlief schon, da kam noch ein Wagen mit einem Verwundeten die Powarskaja entlang und die noch immer am Tor stehende alte Mawra suchte auch ihn zum Einschwenken in den Rostowschen Hof zu bewegen. Offenbar eine sehr hochgestellte Persönlichkeit, dachte sie. Eine Kalesche und auf dem Bock neben dem Kutscher noch ein Kammerdiener. Ach Gott, wir wagen ja kaum mehr zu hoffen, dass wir ihn noch hinkriegen, Mütterchen. Wir haben unser eigenes Haus hier in Moskau, aber es ist noch weit. Und wohnen tut jetzt auch niemand dort. Seien Sie doch so gut, kommen Sie. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen. Geht's ihm denn sehr schlecht? Ach, seit Tagen bewusstlos, seit Borodino. Ist auch besser so. Der ganze Hüftknochen, alles zerschmettert. Eine Granate. Der Doktor, der ständig bei ihm ist, sagt, es ist schon gut, wenn wir ihn noch bis nach Hause kriegen. Nun halt keine langen Reden, Alter. Wenn wir bleiben können, bleiben wir. Und hilf mir, ihn auf die Trage zu legen. Sofort, Herr Doktor. Vielleicht kann ich Ihnen... Herr Jesus Christus, das ist doch unser ehemaliger Bräutigam, der Fürst Balkonski. Natürlich. Bringen Sie nur ins Wohnhaus, keine Frage. Mein Gott. Der letzte Tag von Moskau brach an. Das Wetter war klar und herbstlich schön. Es war ein Sonntag. Wie jeden Sonntag wurde in allen Kirchen zur Messe geläutet. Es war, als ahne noch niemand, was Moskau bevorstand. Nur zwei Anzeichen im öffentlichen Leben wiesen darauf hin, in welcher Lage sich die Stadt befand. Das Verhalten der ärmeren Bevölkerung und die Preise. Arbeiter, Gutsleute und Bauern, zu denen sich Beamte, Seminaristen und Adlige gesellt hatten, waren in aller Morgenfrühe auf die drei Berge hinausgezogen und warteten dort auf den Grafen Rastopchin und seine Anweisungen für die erwartete Schlacht. Währenddessen zogen die Preise für Waffen, Gold, Wagen und Pferde immer stärker an, sodass auch die von ihren Gütern herbeibeorderten 30 Bauernfuhrwerke der Rastovs plötzlich ungeheure Werte darstellten, für die man riesige Summen bot. Moin Wassiljewitsch. Na, wie ist es? Alles fertig? Guten Morgen, Euer Erlaucht. Es kann sofort angespannt werden. Ah, famos. Die Gräfin wird wohl auch bald aufwachen und dann in Gottes Namen los. Ah, was gibt's, Herr Leutnant? Sind Sie hier bei uns einquartiert? Jawohl. Aber, Graf, um Gottes Willen, haben Sie doch die große Güte, ich bitte Sie. Und erlauben Sie mir, irgendwo auf einem Ihrer Fuhrwerke unterzukriechen. Gepäck habe ich nicht. Irgendwo auf einem Packwagen, ganz einerlei. Auch ich darf Euer Erlaucht bitten. Für meinen Herrn, verstehen Sie. Er ist am Bein verletzt. Nur ein kleines Plätzchen. Ah, ja, natürlich. Ja. Sehr gern. Freut mich sehr. Wassiljewitsch, sorge dafür. Lass eine oder zwei Wagen abladen. Nun also so, naja, du weißt schon. Wenn ich Euer Erlaucht darauf aufmerksam machen darf... Ja, was ist denn dabei? Man kann doch dies oder das abladen. Danke, Graf. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Schon gut. Wie Euer Erlaucht meinen... Sag einmal, was ist denn los, mein Freund? Ich höre, die Sachen werden abgeladen. Ach, Scher, ich wollte es dir gerade sagen, weißt du, meine liebe kleine Gräfin. Also, ein Offizier kam zu mir, ein Leutnant. Also, sie baten, man möge ihm doch einige Wagen einräumen. Es sind doch Verwundete, sieh mal. Das sind doch alles Sachen, die sich ersetzen lassen. Aber denk dir nur, wie schlimm es für sie wäre, hier zurückzubleiben. Sie sind nun einmal bei uns, wirklich. Wir haben sie ja selbst hereingebeten. Also siehst du mal, Scher. Ja, ich glaube wahrhaftig. Also mögen Sie schon mitfahren. Was ist denn weiter dabei? Hör einmal, Graf. Du hast es schon so weit gebracht, dass wir kein Geld für das Haus hier bekommen haben. Keine Kopeke. Und jetzt willst du auch noch alle unsere Sachen, was sage ich, die Sachen der Kinder umkommen lassen? Aber ich bin... Du hast selbst gesagt, dass unsere Hauseinrichtung ihre 100.000 Rubel wert ist. Nein, also damit kann ich unter keinen Umständen einverstanden sein, mein Freund. Unter gar keinen Umständen. Sag, was du willst. Für die Verwundeten ist die Regierung da und die wird's schon wissen. Die weiß gar nichts. So, und Balapurins uns gegenüber ist schon vorgestern alles weggefahren worden, bis auf die letzte Kleinigkeit. So muss man das machen. Aber wir sollen immer die Dummen sein. Wenn ich dir schon nicht leid tue, dann denke doch wenigstens an die Kinder. Entschuldigen Sie, Mama, ich... Was ist denn? Gar nichts. Darum hast du dich überhaupt nicht zu kümmern. Das meiste habe ich ohnehin gehört. Aber du hast dich nicht darum zu kümmern, zum Teufel! Also, meiner Meinung nach... Meiner Meinung nach ist das eine Gemeinheit. Eine Scheußlichkeit, eine... Ach, ich weiß nicht. Natascha! Das ist doch unmöglich. Das können Sie doch nicht befehlen, Mamachen. Sehen Sie doch dort unten auf dem Hof. Die sollen alle hierbleiben. Aber was denn, Kind? Wer denn? Die Verwundeten. Das ist doch undenkbar, Mamachen. Meine liebste, beste Mama, das geht doch nicht. Verzeihen Sie mir, bitte, liebste Mama, aber was nützen uns denn die Sachen, die wir mitnehmen wollen? Sehen Sie doch nur dort unten auf dem Hof die Männer, das ist doch unmöglich. Gut, Macht doch, was ihr wollt. Als ob ich irgendeinen Menschen hindern wollte. Mama, mein liebstes goldenes Mamachen, verzeihen Sie mir. Ja. Also ordne du nur an, was du für richtig hältst, mon cher. Ja, ja, das Ei. Das Ei ist manchmal wirklich klüger als die Henne. Dann darf ich also Bescheid sagen, ja? Das Allernötigste können wir ja mitnehmen. Gegen 2 Uhr standen die 4 rastowschen Equipagen endlich angespannt und reisefertig vor dem Portal. Die übrigen Wagen mit den Verwundeten fuhren bereits in langer Reihe zum Hoftor hinaus. Um Gottes Willen, Mama. Was ist denn, Sonja? Haben Sie schon gehört? Der Fürst ist hier. Auf den Tod verwundet. Er fährt mit uns. Was für ein Fürst? Fürst André. Ich frage eben nach der Kalesche davor. Da sagt mir Mavra, das ist der Fürst. Er soll im Sterben liegen. Sie selber hat ihn heute Nacht hereindirigiert. Er hat hier übernachtet und nun fährt er an der Spitze des Zuges. Sie wollte uns nicht beunruhigen. Oh Gott. Und Natascha? Natascha weiß es noch nicht, aber... Auf den Tod verwundet, sagst du? Sagt Mavra. Also Mama, jetzt ist alles soweit. Was habt ihr denn noch miteinander? Gar nichts. Wenn alles soweit ist, dann fahren wir also. Steig ein. Komm, Natascha. Liebste. Was ist denn? Nichts. Gar nichts. Etwas Schlimmes? Für mich? Fahr los, Jefim! In Gottes Namen denn. Los! Natascha war es selten so freudig ums Herz gewesen wie jetzt, als sie mit der Gräfin in der Kutsche sitzend auf die langsam vorbeigleitenden Häuserwände der aufgeregt summenden Stadt blickte, die nun bald hinter ihr liegen würde. Im Stadtteil Kudrino trafen noch einige Wagenzüge zusammen, die dem Rastowschen ähnlich sahen. Und auf der Sadovaja mussten die Equipagen und Bauernfuhrwerke schon in 2 Reihen nebeneinander fahren. Natascha steckte hin und wieder den Kopf durch das Wagenfenster und ließ ihre neugierigen Blicke hastig über die Fuhrwerke und Fußgänger auf den Straßen gleiten. Himmel! Mama! Sonja, seht doch, da ist er ja! Wer? Wo denn? Da, Besuchow! Pjotr Kirillowitsch, das ist er! In einem alten Kutschermantel neben dem kleinen alten Kerl! In dem Kaftan? Unmöglich. Wie kann man sich nur so einen Unsinn einbilden, der Graf in so einem Aufzug? Also ich lasse mir den Kopf abhacken, Mama, wenn er es nicht ist. Sie werden es gleich sehen. Jefim! Halt! Halt, Jefim! Pjotr Kirillitsch! Na nun, kommen Sie schon! Wir haben Sie ja doch erkannt! Na, glaubt ihr es nun? Tatsächlich! Was ist denn mit Ihnen los, Graf? Meine Hochachtung den Damen. Na, so etwas. Warum haben Sie sich denn so komisch angezogen? Ach, fragen Sie mich nicht. Bleiben Sie etwa in Moskau? In Moskau? Ja, ich bleibe in Moskau. Leben Sie wohl. Ach, wenn ich doch ein Mann wäre, dann bliebe ich unbedingt mit Ihnen hier. Das wäre fein. Sie waren auch mit in der Schlacht, wie man hört. Ja, das war ich. Und heute oder morgen soll es wieder eine geben. Und dann... Was ist denn, Graf? Man erkennt Sie ja gar nicht wieder. Ach, fragen Sie mich nicht. Fragen Sie nicht. Ich weiß es ja selbst nicht. Hey, wollt ihr wohl machen, dass ihr weiterkommt? Wir wollen heute auch noch weg. Eine grauenvolle Zeit. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Sie auch, Graf. Auf Wiedersehen, Pjotr Kirillitsch. Am gleichen Tag erteilte Kutusow endgültig den Befehl zum Rückzug. Die ganze Nacht hindurch marschierten die russischen Truppen durch Moskau hinaus auf die Rjasaner Straße. Und wenige Stunden später hielt Napoleon mit seinem Gefolge vor den Toren der Stadt. Der Morgen hatte einen zauberhaften Glanz. Vom Poklonaja Berge sah man Moskau weit hingebreitet vor sich liegen, mit seinem Fluss, seinen Gärten und Kirchenkuppeln, die sternengleich unter den Strahlen der Sonne flimmerten. Moskula Sante, das heilige Moskau. Endlich, dachte Napoleon. Es war hohe Zeit. Da liegt sie, diese majestätische Hauptstadt, mir zu Füßen und erwartet ihr Schicksal. Da haben sie nun den Lohn für ihre Mühen vor sich, alle diese Kleingläubigen. In welchem Licht muss ich ihnen jetzt erscheinen? Und er ließ die Blicke über seine anmarschierenden und Aufstellungen nehmenden Truppen schweifen. Ein Wort von mir, eine Bewegung meiner Hand, und die alte Residenz des Zaren verschwindet vom Erdboden. Aber nein, meine Milde ist stets bereit, sich der Besiegten anzunehmen. Ich werde Moskau schonen. Aber keine Abordnung erschien mit den Schlüsseln der Stadt, wie Napoleon es gewohnt war und erwartet hatte. Und niemand war da, sich seiner Gnade dankbar zu erweisen. Moskau war verödet. Verödet wie ein absterbender Bienenstock ohne Königin. Der Rest der Bevölkerung, der geblieben war, etwa ein Fünfzigstel der früheren Einwohner, bestand vorwiegend aus den Ärmsten der Armen. Unter ihnen war aber auch Pierre Biesuchow, der sich, seitdem er spurlos aus seinem Haus verschwunden war, in der leeren Wohnung eines verstorbenen Bekannten aufhielt. In seiner Verwirrung und Hoffnungslosigkeit hatte er sich entschlossen, möglichst unerkannt, daher auch seine Kutscherkleidung, in der er Rostovs begegnet war, an der bis zur letzten Minute vom Grafen Rostopchin angekündigten Schlacht um Moskau teilzunehmen. Als klar war, dass es diese Schlacht nicht geben würde, blieb er dennoch in der Stadt, in deren Straßen man nur noch hier und da auf Gruppen erregter Arbeiter und Handwerksgesellen stieß. Was ist denn passiert? Wohin bringt ihr ihn denn? Zur Polizei. Er hat den Schmied hier niedergeschlagen. Der Wirt? Nicht genug, dass uns alle Jahre das Hemd vom Leibe gezogen hat? Jetzt schlägt er auch noch Leute tot. Lüge! Der Schmied wollte mit Gewalt ins Haus. Plündern! Was weiß ich, aber ich kenne mich mit den Gesetzen aus. Das kann ich euch versichern. Gehen wir nur zur Polizei. Die werdet ihr wohl kaum noch finden. Er bildet sich ein, er kann andere Leute lehren, was Gesetz und Ordnung ist. Ausgerechnet der. Richtig so, gebt's ihm, dem Kneiper, alle sein Räuberpack. Unser Herr auch. Das Blut hat uns ausgesogen, uns eine Woche lang in der Nase herumgeführt. Und jetzt, wo er uns in den dicksten Dreck geritten hat, haut er ab. Ohne eine Kopeke Lohn zu hinterlassen. Und wo bleibt da die Obrigkeit? Weg! Ist es wirklich wahr, dass die unseren alle abgezogen sind? Was denkst denn du? Natürlich. Die großen Herren und die mit den dicken Geldbeuteln sind weggefahren. Und dafür sollen wir hier verrecken. Sind wir vielleicht Hunde, was? Weiter! Im Laufe des 14. September besetzte die Armee Napoleons Stadt und Kreml. Die französischen Truppen waren zwar abgerissen, hungrig, erschöpft und auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Zahl zusammengeschmolzen, als sie in Moskau einrückten, doch vollzog sich der Einmarsch durchaus noch in militärischer Ordnung. Aber 10 Minuten nach dem Einmarsch eines beliebigen Regiments in irgendein beliebiges Moskauer Stadtviertel verfügte dieses Regiment über keinen einzigen Soldaten und keinen einzigen Offizier mehr. Trotz aller Verbote und Befehle ergossen sich die Leute, die bisher ein zwar erschöpftes, aber immer noch furchtgebietendes Heer gebildet hatten, über die reiche, mit allen Bequemlichkeiten und Vorräten versehene, verlassene Stadt. Wenn sich Wasser auf trockene Erde ergießt, so verschwindet sowohl das Wasser als auch die trockene Erde. Genauso verschwand das französische Heer und zugleich die reiche Stadt. Und wie anstelle von Wasser und Erde nur noch Schmutz bleibt, so blieben anstelle des Heeres und der Stadt nur Marodeurhaufen und Brandstätten übrig. Die ersten Brände flammten bereits wenige Stunden nach dem Einmarsch der französischen Vorhut auf. Noch erkannte niemand Ausmaß und Bedeutung dessen, was da begann. Auch Napoleon nicht. Pierre Biesuchow war zu diesem Zeitpunkt nur von einem Gedanken beherrscht. Seit er wusste, dass er keine Gelegenheit haben werde, in einer Schlacht gegen Napoleon seinen Mann zu stehen, fühlte er, dass das, was sich ihm bisher nur als Möglichkeit dargestellt hatte, jetzt eine unumgängliche Notwendigkeit geworden war. Um seinem Bleiben in Moskau einen Sinn zu geben, musste er an Napoleon herankommen, ihn töten und damit dem Unglück ganz Europas, das seiner Meinung nach allein von diesem Mann ausging, ein Ende bereiten oder selbst dabei sein Leben verlieren. In der Annahme, dass Napoleon erst zu dieser Stunde in Moskau einziehen werde, steckte er einen alten Dolch zu sich und ging, nur beherrscht von der Sorge, er könnte im entscheidenden Augenblick womöglich schwach werden und damit jede Selbstachtung verlieren, durch die bereits an vielen Punkten brennenden Straßen Moskaus. Sascha! Liebste gute Menschen, rechtgläubige Christen, rettet! Helft! Lieber guter Mann, irgendjemand muss mir doch helfen. Mein kleines Mädchen, meine Tochter, meine jüngste Tochter ist zurückgeblieben. Verbrannt! Und ich hab sie doch immer... Lass doch, Maria Nikolaevna. Deine Schwester hat sie bestimmt mitgenommen. Wo sollte sie sonst sein? Du Holzklotz, du gemeiner Mensch, du hast ja kein Herz. Ein anderer Mann hätte sie aus dem Feuer geholt, aber du bist ja kein Mensch, kein Vater. Sie sind ein edler Mensch. Neben uns hat es gebrannt. Das Feuer sprang über. Es brennt, schrie das Mädchen. Wir rafften zusammen, was wir gerade kriegen konnten. So wie wir waren, stürzten wir hinaus. Gerade was hier liegt, konnten wir retten. Die heiligen Bilder und das Bett. Das ist noch von meiner Aussteuer. Sonst ist alles hin. Ich packe die Kinder. Da sehe ich, Katetschka ist nicht da. Oh, oh Gott, mein süßes Kindchen. Verbrannt. Verbrannt. Ja, wo denn? Wo ist sie denn zurückgeblieben? Väterchen, liebstes, bestes Väterchen, Sie sind ja mein Wohltäter. Sie werden nicht zulassen, dass mir das Herz zerreißt. Aniska, los, du Ekel, geh mit für ihn hin. Das Dienstmädchen wird sich... Ja, führe mich hin. Ich will sehen, was ich tun kann. Hierher, Onkelchen. Hier auf dem Hof. Mein Gott. Alles in Flammen. Da haben wir gewohnt. Das Nebengebäude. Katetschka! Süßes, kleines Fräuleinchen. Verbrannt. Unser kleiner Schatz. Verbrannt. Pierre rannte auf das Nebengebäude zu. Aber die Hitze war so stark, dass er unwillkürlich einen Bogen um den Brandherd machte und sich nun am Haupthaus befand, das erst an einem Dachgiebel brannte. Er wollte gerade in den noch unversehrten Teil des Hauses stürzen, in dem französische Soldaten am Plündern waren, als sein Blick auf ein Rondell im Garten fiel, in dessen Mitte, unter einer Bank, ein etwa dreijähriges Mädchen lag. Außer sich vor Freude lief Pierre auf das Kind zu, packte es und rannte mit ihm zurück. Dabei drückte er das Kind, das kläglich schluchzte und sich nass gemacht hatte, mit einer Mischung von Mitleid und Ekel so behutsam wie möglich an sich. Glühend von der Brandhitze und dem Laufen, empfand Pierre plötzlich ein Gefühl von Jugend, Leben und Entschlossenheit. Plötzlich fühlte er sich befreit von den Gedanken, die so schwer auf ihm gelastet hatten. Es war ihm, als müsse er noch viel tun. Er wollte so schnell wie möglich die Beamtenfamilie wiederfinden, um der Mutter ihr Kind zu übergeben und dann zusehen, ob er nicht noch jemanden retten könnte. Suchst du jemanden, Herr? Wessen Kind ist denn das? Die Frau in dem schwarzen Umhang. Die mit den anderen Kindern hier gesessen hat. Wo ist die denn hin? Er meint sicher die Anfierows. Herr Erbarm. Ach, woher denn? Die Anfierows sind ja schon heute früh weggefahren. Ihr kennt sie sicher, so eine magere mit langen Zähnen. Das ist Maria Nikolajewna. Ja, sicher, das ist doch Gardetschka. Ja! Nun sei doch endlich still. Sie sind in den Garten gegangen, als die Wölfe da kamen. Die Franzosen. Da! Jetzt haben sie dem alten Armenier schon die Stiefel ausgezogen. Die beiden Schufte. Herr, erbarme dich unser. Und der lange Grabsch nach seiner Tochter, sehen Sie sich das an. Es ist nichts, wenn man jetzt jung und hübsch ist. Hier, nimm das Kind, Alte. Gib es ab, hörst du? Den Eltern! Lassen Sie die Frau in Ruhe! Lass sie, Sekfam! Pierre war von rasender Wut gepackt, wie sie manchmal über ihn kam, ihm jede Besinnung raubte, seine Kräfte aber verzehnfachte. Er packte den langen Soldaten, der der jungen Armenierin eben den Schmuck vom Halse gerissen hatte, an den Schultern und warf ihn zur Seite. Der Soldat fiel, richtete sich wieder auf und griff nach seinem Seitengewehr. Doch bevor er die Waffe ziehen konnte, hatte Pierre ihn schon zu Boden geworfen und hämmerte mit den Fäusten auf ihn ein. Unter den Umstehenden wurden beifällige Rufe laut. In diesem Augenblick aber bog eine französische Ulanenpatrouille um die Ecke. Im Nu waren die beiden umringt, war Pierre überwältigt und gefesselt. Die eindeutige Situation, der Dolch, den man bei Pierre fand, und der Auftrag der Patrouille, in den Straßen Moskaus nach Brandstiftern zu fahnden, genügten vollkommen, um den Grafen Bjesuchow in französischen Gewahrsam zu bringen. Als einer der Verdächtigsten unter den vielen Verhafteten wurde er kurze Zeit später in strenger Einzelhaft untergebracht. Die Franzosen haben den verheerenden Brand Moskaus dem wilden Patriotismus Rostopchins. Die Russen haben ihn der Zerstörungswut der Franzosen zugeschrieben. In Wirklichkeit ist Moskau abgebrannt, weil unter den gegebenen Umständen jede aus Holz erbaute Stadt abbrennen musste, und zwar mit derselben Notwendigkeit, mit der ein Haufen Hobelspäne abbrennen muss, auf den mehrere Tage lang ununterbrochen Feuerfunken fallen. Eine hölzerne Stadt, in welcher fast jeden Tag Brände vorkommen, obwohl die Hauseigentümer und die Polizeibehörden zur Stelle sind, muss unter allen Umständen abbrennen, wenn anstelle der Einwohner nur noch Soldaten da sind, die ihre Pfeifen rauchen, in ihre Lagerfeuer auf dem Senatsplatz Senatsstühle werfen und sich zweimal am Tag ihr Essen kochen in Häusern, die ihnen nicht gehören. Moskau ist von seinen Einwohnern in Brand gesteckt worden, das stimmt. Aber nicht von den Zurückgebliebenen, sondern von den Geflüchteten. Vom Feinde besetzt, blieb Moskau nur deswegen nicht unversehrt wie Berlin, Wien und andere Städte, weil seine Einwohner den Franzosen nicht Salz und Brot entgegengebracht und die Stadtschlüssel überreicht hatten, sondern fortgegangen waren. Seht doch, Brüder, noch ein Feuer. Man sagt, Mamonows Kosaken hätten Klein Mytischtschi angezündet. Klein Mytischtschi? Nein. Nein, das ist weiter. Ach, ist das ein Elend. Das ist weiter links, ganz bestimmt. Sieht aus, als ob es in Moskau wäre. In Moskau? Na sehen Sie doch, Fräulein, wie hoch die Flammen schießen. Kein Zweifel. Es brennt in Moskau. Herr Gott, erbarme dich über uns, Sünder. Das ist entweder in der Suschewskaja oder in der Rogoschkaja. Guck doch, wie es hochkommt. Jetzt sieht man die Feuerbrände schon in der Luft herumsausen. Herr Gott, erbarme dich. Der Wind und die Trockenheit. Ja, das werden sie schon löschen. Wer soll denn das löschen, Fräulein? Mein Gott, Moskau, Brüder, unser geliebtes Mütterchen. Es waren etwa 20 Werst, die der Wagenzug der Familie Rostow bis zur Rast in jener ersten Nacht nach der Besetzung Moskaus zurückgelegt hatte. Bis auf Natascha beobachteten nun alle den immer stärker werdenden Feuerschein. Natascha hatte am Morgen erfahren, dass Fürst André schwer verwundet mit in ihrer Kolonne fuhr. Sie hatte zunächst Fragen über Fragen gestellt, dann aber, als man ihr sagte, sie könne ihn nicht sehen, er sei zwar schwer verwundet, doch sei sein Leben nicht in Gefahr, hatte sie aufgehört zu fragen und saß nur noch mit starren, weit geöffneten Augen in ihrer Wagenecke. Und ebenso regungslos saß sie jetzt auf der Bank in der niedrigen Bauernstube, auf die sie sich nach der Ankunft in ihrem Quartier gesetzt hatte. Ach, wie schrecklich. Ich glaube, ganz Moskau brennt. Sieh doch, Natascha. Jetzt kann man es schon von hier aus durchs Fenster sehen. Natascha, was ist denn? Sieh nur, wie es brennt. Schrecklich. Was brennt? Moskau. Ach so. Ja, Moskau. Aber du schaust ja gar nicht. Doch. Ich habe es wirklich gesehen. Sonja. Komm, Natascha. Sag mal, frierst du? Du zitterst doch am ganzen Leibe. Komm, du solltest dich hinlegen. Hinlegen. Ja, gut, ich will mich hinlegen. Gleich. Du schläfst heute Nacht in meinem Bett. Nein, Mama. Ich lege mich hier auf den Boden, wie es ausgemacht war. Sie ging ans Fenster und öffnete es. Jetzt war das nie verstummende Stöhnen eines schwer verwundeten Offiziers, der im Nachbarhaus untergebracht war, wieder deutlich zu hören. Natascha steckte den Kopf in die feuchte Nachtluft hinaus und die Gräfin sah, wie ihr schmächtiger Hals von Schluchzen erschüttert wurde. Natascha wusste, dass es nicht Fürst André war, den sie stöhnen hörte. Sie wusste, dass Fürst André unter demselben Dach mit ihr und ihren Angehörigen lag, in einer Stube auf der anderen Seite des Flurs. Und dennoch brachte dieses furchtbare Stöhnen sie zum Schluchzen. Komm, leg dich hin, Natascha. Leg dich doch hin, liebstes, bestes Kindchen. Ja, ja. Ich leg mich ja hin. Ich hab dir wenigstens noch ein Kissen auf das Heu gepackt. Wozu? Fürst André lag allein noch wach. Alle anderen im Zimmer, der Arzt, der alte Kammerdiener, schliefen bereits. Jenseits des Flurs zirpte ein Heimchen. Auf der Straße schrie und sang jemand. Schaben raschelten über den Tisch und über die Heiligenbilder. Eine dicke Herbstfliege stieß umhersummend bisweilen gegen sein Kopfkissen und umschwirrte die Talgkerze mit dem rußigen Dochtende neben ihm. An diesem Tage war sich Fürst André zum ersten Mal darüber klar geworden, wo er sich befand und was mit ihm geschehen war. Er erinnerte sich jetzt daran, wie er verwundet worden war und wie er heute Abend, kaum dass die Kalesche in Mystici anhielt, die Bitte geäußert hatte, man möge ihm ein Stückchen Brot und ein wenig Tee bringen, zur großen Verwunderung des Arztes, wie es schien. Und nun tauchten plötzlich Gedanken und Empfindungen von gewaltiger Klarheit und Kraft wieder in ihm auf. Natascha. Zum ersten Mal sah er sie nicht nur in all ihrem beglückenden Liebreiz vor sich, sondern jetzt sah er auch ihre Seele. Und nun verstand er ihre Leiden, ihre Scham, ihre Reue. Zum ersten Mal erfasste er jetzt die ganze Grausamkeit seiner Absage, die ganze Grausamkeit seiner schroffen Trennung von ihr. Wenn ich sie doch nur noch ein einziges Mal sehen könnte. Sonja, schläfst du? Mama? Nur einmal noch in diese Augen sehen und ihr sagen, ach, wie qualvoll sind doch diese ewigen Fieberfantasien, dachte Fürst André und bemühte sich, dieses Gesicht aus seiner Vorstellung zu verscheuchen. Aber dieses Gesicht vor ihm hatte die ganze Kraft der Wirklichkeit und kam ihm immer näher. Er begriff, dass dies die lebendige, wirkliche Natascha war, empfand aber gar keine Verwunderung, sondern nur eine stille Freude darüber. Ihr Gesicht war blass und reglos. Nur über ihre untere Gesichtshälfte lief ein Zucken. Sie sind es. Welch ein Glück. Verzeihen Sie mir. Ich liebe Sie, Natascha. Verzeihen Sie. Was soll ich Ihnen verzeihen? Verzeihen Sie mir, was ich getan habe. Ich liebe dich jetzt mehr und besser als früher. Fürst André hob ihr Gesicht so, dass er ihr in die Augen sehen konnte. Nataschas mageres und bleiches Gesicht mit den geschwollenen Lippen war mehr als unschön, es war erschreckend. André aber sah nicht dieses Gesicht. Er sah nur die leuchtenden Augen. Und die waren schön. Was ist denn da los? Ich... Wollen Sie bitte hinausgehen, Fräulein, ja? Bitte. Wie eine mitten aus ihrem Traum gerissene Nachtwandlerin ging Natascha hinaus und fiel wieder in ihre Stube angelangt, schluchzend auf ihr Lager. Von diesem Tage an war Natascha während der ganzen weiteren Reise der Rostows immer, wenn Halt gemacht oder ein Nachtquartier bezogen wurde, um den verwundeten Balkonski. Und der Arzt musste zugeben, dass er nie von einem jungen Mädchen eine solche Standhaftigkeit und so viel Geschick in der Krankenpflege erwartet hätte. Aber obwohl angesichts des jetzt so nahen Verhältnisses zwischen dem verwundeten Fürsten und Natascha der Gedanke an eine Erneuerung des Verlöbnisses nahe lag, sprach niemand einen solchen Gedanken aus, am wenigsten Natascha und Fürst André. Denn die noch ungelöste Frage, Leben oder Tod, die nicht nur über Balkonski, sondern auch über Russland schwebte, drängte alle anderen Zukunftsgedanken beiseite. Wir brachten den 10. Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller: Pierre, Hans-Peter Minetti. Hélène, seine Frau, Eva Maria Barth. Natascha, Jutta Wachowiak. Graf Rostow, Albert Garbe. Gräfin Rostowa, Gisela Morgen. André, Fred Düren. Kutusow, Maximilian Larsen. Sonja, Gisela Büttner. In weiteren Rollen hörten sie Rudolf Christoph, Albert Zahn, Fritz Ernst Fechner, Detlef Witte, Manfred Wagner, Werner Ehrlicher, Otto Dierichs, Else Wolz, Günther Polensen, Tessie Fehring und andere. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Mitschinski. Schnitt Monika Buley, Ton Hans-Jürgen Wollermann, Regieassistenz Lothar Hahn. Funkbearbeitung Wolfgang Beck, Regie Werner Grunow.